Я думаю, мы по-прежнему не потеряли право сказать слава Богу. Ich denke, wir haben des Weiteren nicht das Recht verloren, den Preis dem Herrn zu sagen. Брат Виктор мне сказал о том, что я могу быть абсолютно свободен в том, чтобы, если и нужно, немножечко чуть больше могло служение продлиться. Брат Виктор сказал, что в этом отношении не только у него, но абсолютно у всех у вас нет никаких проблем, и я за это искренне благодарен Богу. Брат Виктор sagte zu mir, dass ich sollte ich mehr Zeit benötigen, diese zur Verfügung habe, dass von seiner Seite und von unserer aller Seite da in diesem Zusammenhang keine Probleme entstehen. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Итак, мы с вами обратимся вместе к библейской теме, которую мы хотим сегодня с вами вместе разобрать. Und so wollen wir uns zu einem biblischen Thema wenden, welches wir heute auseinandernehmen möchten. И основанием для рассуждения на тему мы возьмем из послания к Титу, 2 глава, стих 11. Und als Grundlage nehmen wir Titus, Kapitel 2, der Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes für alle Menschen. Тема нашего рассуждения – спасительная благодать. Das Thema unserer Unterhaltung ist die heilsame Gnade. Мы с вами постараемся разобраться, какие же компоненты или элементы спасительной благодати нам дарованы. Wir möchten gemeinsam klären, welche Elemente oder Komponente der rettenden oder heilsamen Gnade Gottes uns gegeben sind. Постараемся с вами понять, что каждый отдельно взятый из компонентов нам предлагает. Wollen wir verstehen, welches im Einzelnen der Komponenten, welche uns dargeboten werden? И как этим благословением каждый из нас может воспользоваться? Und wie jeder von uns diesen Segen gebrauchen kann? И прежде всего стоит отметить, почему была вызвана необходимость спасительной благодати явиться на землю. Und das erste, was wir klären möchten, ist, was ist der Grund, warum musste die heilsame Gnade Gottes auf diese Erde erscheinen? Причиной сему мы можем с вами найти в посланиях к Римлянам, 3 глава, стих 23. Die Ursache ist verzeichnet in Römer, Kapitel 3, Vers 23. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alle Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Почему нужна была спасительная благодать? Warum braucht man die heilsame Gnade Gottes? Потому что все согрешили. Weil alle gesündigt haben. И мало того, что согрешили. Und das reicht noch nicht. Alle Еще sündigen. И потеряли право, лишились права войти в славу. Sie verloren auch das Recht, in die Herrlichkeit einzugehen. Для человека не было никакого шанса. Für den Menschen gab es keinerlei Chance. Войти в небесную славу. In die himmlische Herrlichkeit einzugehen. Согрешили и лишены славы. Sie haben gesündigt und sind oder verloren diese Gnade dann dadurch. И ничего, что исходит от самого человека. Und nichts, was von Menschen ausgeht. Оно решить эту обстановку никак не могло. Kann diesen Umstand nicht klären. Решить создавшуюся ситуацию мог лишь только Бог, непосредственно вмешавшись в человечество. Die gegebene Situation konnte nur Gott klären, indem sich einmischte in den Zustand der Menschheit. Именно так и сделал для нас наш любящий Господь. Gerade das hatte der liebende Herr für uns getan. Благодать, она не была человеку каким-то образом передана, она была принесена. Die Gnade ist nicht auf irgendeine Methode dem Menschen gegeben worden, sondern sie ist gebracht worden. И она была принесена в лице Господа нашего Иисуса Христа. Und sie ist gebracht worden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 17. Evangelium, Kapitel 1, Vers 17. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Благодать произошла. Die Gnade ist geworden, gegeben worden, geworden. Через Иисуса Христа. Durch Jesus Christus. Иисус положил начало тому, что для человеку стало доступно благодать Божья. Jesus legte den Anfang dafür, dass diese Gnade dem Menschen zugänglich wurde. И мы с вами можем находить еще в посланиях к Ефесянам написано, что мы с вами послание к Ефесянам написано, что мы с вами спасаемся благодатью через веру, не через дела. Und in Brief zu Epheser steht geschrieben, dass wir nicht durch Werke, sondern durch Glauben errettet werden. Итак, спасение. Und so ist diese Rettung. Оно предложено грешному человечеству, ist der sündigen Menschheit gegeben, потерявшему право на славу, welches das Recht auf die Herrlichkeit verloren hat, через спасительную благодать, которую принес Иисус, durch die heilsame oder errettende Gnade, welche Jesus gebracht hat. И тот, кто примет эту благодать, und wer diese Gnade annimmt, тот получает право на прощение грехов. Der bekommt ein Recht auf die Vergebung der Sünden. И с прощением грехов получает право на то, чтобы войти в небесную славу. Und durch die Vergebung der Sünden bekommt das Recht, in die göttliche Herrlichkeit einzugehen. Но все это звучит очень обширно. Das alles hört sich irgendwie so groß oder gewaltig an. И мы сейчас с вами стараемся вникнуть в детали. Und wir miteinander möchten jetzt ins Detail gehen. Итак, всех элементов спасительной благодати. Und alle Elemente der errettenden Gnade. Их шесть. Sie sind, oder ihre Zahl ist sechs. Мы без труда можем найти, что благодать имеет еще много разных других аспектов. Wir können ohne große Werke zu verrichten feststellen, dass die Gnade auch andere Aspekte beinhaltet. Есть благодать, которая действует в дарах Святого Духа. Es gibt die Gnade, welche durch die Gaben des Geistes tätig wird. Есть благодать, которая поставляет на служение. Es gibt die Gnade, welche einen zum Dienst stellt. Петр говорит: многоразличная благодать Господня. Petrus sagt die vielfältige Gnade Gottes. Но наша с вами сегодня цель изъять из многоразличной благодати и избрать только один аспект – спасительную благодать. Aber unsere Aufgabe ist es heute, von den verschiedenen Aspekten der Gnade nur eins zu nehmen, und das ist die Rettung. С помощью чего Бог человека спасает? Mit Hilfe wessen Gott den Menschen errettet? Итак, всех элементов спасительной благодати их шесть. Und alle Elemente der errettenden Gnade sind sechs. Я их назову все шесть, и мы их разберем. Ich werde sie alle sechs benennen, und wir werden dann diese im Einzelnen betrachten. Первый элемент спасительной благодати в жертве Иисуса Христа. Das erste Element der heilsamen Gnade ist das Opfer Jesu Christi. Это в том страдании, которое Иисус перенес в своем теле. Das ist in dem Leiden, welches Jesus Christus in seinem Körper durchgebracht hat. Второе – это благодать, дарованная нам в Его Слове. Das zweite ist die Gnade, welches durch sein Wort uns gegeben ist. Третье – это Его благодать, дарованная нам в крови Иисуса. Das dritte ist die Gnade, welche uns in dem Blut Jesu gegeben ist. Четвертое – это благодать, Его благодать, дарованная нам в Духе Святом. Das vierte ist seine Gnade uns gegeben durch den Heiligen oder in dem Heiligen Geist. Пятый элемент спасительной благодати, он дарован нам в воскресшем ходатае Нового Завета. Das fünfte Element der heilsamen Gnade ist die auferstandene Fürsprache vor Gott für uns. И последний, шестой элемент спасительной благодати нам дарован в Его страданиях или в Его ранах. Писание говорит: ранами Его вы исцелились. Und das sechste Element der heilsamen Gnade ist in seinen Wunden uns gegeben, so wie die Bibel sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Итак, элементы спасительной благодати нами названы. Und die Elemente der heilsamen Gnade sind jetzt genannt worden. Теперь давайте смотреть, что же за каждым из этих элементов стоит в качестве подарка для нас. Wollen wir jetzt betrachten, was im Einzelnen hinter der jeweiligen Gnade in Form des Geschenkes an uns gegeben ist. И мы открываем для того, чтобы разобрать первый элемент спасительной благодати, именуемый жертвой Иисуса Христа. Und wir öffnen, den ersten Element zu betrachten, und zwar das Opfer Jesu Christi. Мы открываем 10 главу послания к евреям. Wir öffnen Hebräer Kapitel 10. И прочтем сначала 10 стих. Und werden erst den 10. Vers lesen. Евреям 10:10. Hebräer 10:10. In diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Спасибо. И Евреям 10 глава, 19 и 20 стихи. Und Hebräer Kapitel 10, die Verse 19 und 20. So wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freimut zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Тело Иисуса Христа было принесено в жертву. Der Körper des Herrn Jesus Christus ist zum Opfer gebracht worden. И в Его принесенном теле в жертву. Und in seinem dargebrachten Körper und in seinem Fleisch als Opfer. Для нас с вами открылась завеса. Ist für uns gemeinsam ein Vorhang geöffnet worden. И Павел говорит: открыть вновь путь новый через завесу, то есть плоть свою. Paulus sagt, dass man einen neuen Weg bereitet hat durch das Öffnen des Vorhanges, sprich durch die Bringung oder durch das Opfer seines Fleisches. Жертва, принесенная Господом в его теле, das Opfer, welches durch den Herrn in seinem Fleisch gebracht worden ist, она стала для каждого из нас открытой дверью для входа, свободного входа в небесное царство, которое нам уготовал Господь. Das ist für uns eine Ursache geworden, dass wir einen freien Eingang haben in die Herrlichkeit Gottes, welche der Herr uns gegeben hat. Жертва в его теле – это завеса, которая уже разодрана. Das Opfer seines Fleisches ist ein Vorhang, der schon beiseite geschoben worden ist. Дверь уже открыта. Die Tür ist schon geöffnet. Уже нет препятствия человеку войти через дверь, потому что она открыта через плоть Иисуса Христа. Es gibt kein Hindernis mehr, durch die Tür einzugehen, weil dieses Hindernis durch das Fleisch oder Opfer Jesu Christi beiseite gestellt worden ist. Итак, первый элемент благодати спасительной в жертве Иисуса, он нам открыл дверь. Und das erste Element in der heilsamen Gnade ist, dass uns eine Tür geöffnet hat. Не правда ли хорошо иметь знание о том, что где-то далеко-далеко открыта дверь в прекрасную страну? Ist es nicht wunderbar, das Wissen zu haben, dass irgendwo weit, weit entfernt eine Tür geöffnet ist in ein wunderbares Land? Но иметь открытую дверь где-то, aber irgendwo eine geöffnete Tür zu haben, этого мало. Das reicht nicht, das ist Я wenig. Думаю, каждому из нас очень интересно, слушай, а как дойти к этой открытой двери? Ich denke, dass jedem von uns es interessant zu wissen ist, wie komme ich zu dieser Tür? Как найти ту тропинку, которая приведет к этой двери, за которой есть Царство Вечное? Wie finde ich den Pfad, der zu dieser Tür führt, wonach sich die Herrlichkeit Gottes befindet? В этом отношении нам Священное Писание даровало второй элемент спасительной благодати. In dieser Hinsicht hat uns die Heilige Schrift das zweite Element der heilsamen Gnade Gottes gegeben. Мы его с вами отметили, оно даровано нам в Слове Божьем. Wir haben es schon bemerkt, das ist uns im Worte Gottes gegeben. Мы можем найти в Священном Писании о том, Деяния 14:3, где названо слово, не просто слово, но словом благодати. Wir können in Apostelgeschichte 14:3 lesen, wo das Wort nicht nur als Wort gegeben ist, sondern als ein Wort der Gnade. Тут так и написано: во свидетельство слову благодати. Zum Zeugnis des Wortes der Gnade. Слово в себе несет благодать для человека. Das Wort trägt in sich die Gnade für den Menschen. Что оно дает человеку? Was gibt es dem Menschen? Оно озаряет его ум и открывает ему ясно, открывает тропинку. Das erleuchtet seinen Verstand und öffnet ihn klar und deutlich diesen Pfad. Это слово становится светильником. Dieses Wort wird zu einer Leuchte. Оно становится светом стези. Das wird eine Leuchte oder ein Licht für den Fuß. Которое руководит нами. Welches uns lenkt. Чтобы мы не сбились с пути, а с помощью или при помощи этой тропинки пришли к той открытой двери, которая нас ведет в небесное царство. Damit wir nicht irgendwie abirren, sondern dass wir auf dem Pfad dorthin kommen, auf dem Pfad gehen, welches uns in das ewige Reich bringen wird. Потому для христианина слово в руках это то, что для туриста карта. Und für den Christen ist das Wort in der Hand das gleiche, wie wenn ein Tourist eine Karte vor sich hat. Когда мы обращаемся к слову, wenn wir uns zum Wort wenden, тогда оно нам ясно говорит нашу тропинку. Dann gibt es uns klar unseren Pfad wieder. Оно нам говорит, твоя тропинка узкая. Er sagt, dein Pfad ist sehr schmal. Ты не можешь позволить себе воздавать злом за зло. Du kannst es dir nicht erlauben, Böses mit Bösem zu vergelten. Твоя тропинка узкая. Dein Pfad ist schmal. Тебе надо врага твоего, если он нагой, одеть. Du musst deinen Feind, wenn er nackt ist, kleiden. Если он голоден, накормить. Wenn er hungrig ist, sollst du ihm zu essen geben. Это вот граница твоей тропинки. Das ist die Grenze deines Weges oder deines Pfades. Если ты будешь двигаться так, как тебе этот свет от слова освещает. Und wenn du dich so fortbewegen wirst, wie dieses Licht vom Wort es dir zeigt. Ты непременно придешь. Dann kommst du unmittelbar dorthin. К открытой двери. Zu dieser offenen Tür. Открытой через жертву Иисуса. Geöffnet durch das Opfer Christi. И не правда ли неплохо иметь открытую дверь и уже иметь карту в руках? Und wirklich ist es doch nicht schlecht, eine offene Tür zu haben und die Karte dazu. И ясно знать весь маршрут, который надо проделать. Und ganz genau zu wissen, dass der ganze Route, welche man begehen muss. Но однако возле открытых дверей еще стоит очень серьезная таможня. Schon verzeichnet ist, aber bei der geöffneten Tür ist ein sehr starker oder strenger Zoll. Я думаю, все вы читали.